Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Ekrem Özyolu. Ich bin auf der Station als Assistent Arzt tätig. Ich würde gerne mit Ihnen heute das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Gerne, bitteschön. Ja, zunächst benötige ich ein paar persönliche Daten, dann können wir weiterführen. Wie heißen Sie? Mein Name ist Michael Hoffmann. Michelle Hoffmann, könnten Sie bitte Ihre Vor- und Nachnamen langsam buchstabieren? Nachname ist H wie Heinrich, O wie Otto, Doppel F wie Friedrich, M wie Oh. Martha, A wie Anton, Doppel N wie Nordpol. Mein Doppel-N. Vorname ist Michael, M wie Martha, I wie Ida, C wie Cäsar, H wie Heinrich, A wie Anton, E wie Emil und L wie Ludwig. Elvi Ludwig, vielen Dank. Herr Hoffmann, wie alt sind Sie? Ich bin 58 Jahre alt. 58 Jahre alt. Wann genau sind Sie geboren, Herr Hoffmann? Am 14. September 1967. 67. Okay. Wie groß sind Sie, Herr Hoffmann? Bin 1,80 Meter groß. 1,80 Meter groß. Wie viel wiegen Sie? Ich wiege circa 82 Kilogramm. 82 Kilo. Okay, vielen Dank für die Information. Was für Sie sonst, Herr Hoffmann? Also ich komme heute zu Ihnen, weil ich seit Tagen tatsächlich vermehrt Luftnot habe, wenn ich mich anstrenge. Luftnot, wie viele Tagen? Seit circa 3 Wochen. Es ist circa 3 Wochen. Es tut mir sehr leid. Gibt es eine bestimmte Ursache? Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie sich Luftnot fühlen? Wenn ich mich bewege, wenn ich mich anstrenge, dann habe ich sehr oft diese Luftnot. Ja, seit 3 Wochen Ja. hatten Sie schon früher ähnliche Beschwerden oder Nein, sowas hatte ich noch nie. nur seit 3 Wochen? Gibt es eine Veränderung in den letzten 3 Wochen? Ist Ihnen aufgefallen? Haben Sie etwas bemerkt? Was meinen Sie? Zum Beispiel, haben Sie in der letzten Zeit eine Reise gemacht? Nein. Die Reise, oder? Okay. Haben Sie noch Schmerzen oder Ich habe keine irgendwelche Schmerzen, nein. und kein Schmerzen? Haben Sie noch irgendwelche andere Beschwerden? Ich bin ein Gleichzeitig. bisschen müde. Ich bin müde. Ich bin Müde. schnell, sehr schnell ermüdbar geworden. Wie bitte? Ich werde sehr schnell müde. Ja, müde. Fühlen Sie sich sehr müde? Mit der Zeit diese Beschwerden schlimmer geworden, oder? Ja. Ja. Die Luftnot tritt auf nur bei Bewegung, wenn ich richtig Ja, und verstehe. wenn ich mich anstrenge, Ja, ja. okay. Schlafen Sie gut? Ja, wenn ich liege, dann habe ich manchmal auch Luftnot. Ja, haben Sie an. Luftnot. Okay. Wenn Sie flach liegen. Richtig, genau. Richtig. Wie viel Kissen benutzen Sie Zwei. beim Schlafen? Zwei, Seit zwei. letzter Woche 2 Stück. Ja, letzte Woche. Aber das ist ganz neu. Früher Ne, vorher kann ich haben das gar Sie nicht. ganz normal. Okay. Gibt es gleichzeitig Herzrasen, Herzklopfen, Engegefühl? Ich habe ein wenig Herzrasen vermehrt, ja. Ja. Herzrasen. Okay. Haben Sie noch irgendwelche chronische Erkrankungen, zum Beispiel Bluthochdruck oder? Ja, ich habe Bluthochdruck, ich habe Diabetes, ich habe eine Cholesterinerhöhung und ich habe auch Vorhofflimmern. Haben Sie noch eine Frau Filmer? Vielen Dank für die Information. Wann war letzte Kontrolle beim Kardiologen? Letztes Jahr. Letztes Jahr? Ich Okay. gehe einmal im Jahr zum Kardiologen. Ja, aber letztes Jahr. Letztes Jahr. Okay. Haben Sie Ihren Bluthochdruck gemessen, oder? Der ist normal. Der ist normal. Wann war letzte Kontrolle? Ich messe den jeden Tag. Jeden Tag. Zum Beispiel gestern, wie hoch war? Der war 140 zu 85. 140 und 85. Genau. Okay. Nehmen Sie dagegen Medikament? Ja, ich nehme Natürlich. Ramipril für meinen Blutdruck ein. 5 Milligramm. Wie bitte? Ramipril. Ramipril. Ramipril. Ja, wie viel? 5 Milligramm. Milligramm einmal morgens. 5 Milligramm einmal morgen. Nehmen Sie Ramipril Natürlich. regelmäßig. Ja, okay. Und gibt es noch Ich andere nehme noch Medikamente? für mein Vorhofflimmern Apixaban ein Blutverdünner. Apixaban, ja. Morgens und abends. Morgen und abends. Dann nehme ich noch Bisoprolol ein, 5 Milligramm, morgens einmal. Ja, Bisoprolol. Dann Metformin für meinen Zucker, 1000 Milligramm, morgens und abends. Und einmal Atorvastatin für mein Cholesterin, 20 Milligramm einmal abends. Atorvastatin, wie viel Milligramm? 20. 20 Milligramm Abend. Richtig. Einmal Abend. Okay, Herr Hoffmann, haben noch Brustschmerzen? Nein, ich habe keine Brustschmerzen. Keine Brustschmerzen. Okay. Haben Sie noch Fieber? In Nein. letzter Zeit keine Fieber. Kopfschmerzen, Schlafstörung, Ja, Konzentrationsstörung. Schlafstörung, weil ich wegen Luftnot ab und zu aufwache. Ansonsten habe ich keine Kopfschmerzen. Nein. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Etwas weniger als sonst. Ja, etwas weniger Appetit. Und wie ist Ihr Durst? Normal. Ganz normal. Haben Sie Nachtschweiß, Kaltschweiß Nein. oder keine? Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Okay. Herr Hoppmann, wo wohnen Sie? Zu Hause. Welche Etage? Zweite Etage. Zweite Etage. Wenn Sie hoch gehen, entschuldigen Sie bitte, können Sie ganz gut hochgehen, oder? Nein, Oder dann steigen? Wenn ich zwei Etagen laufe, hochsteige, dann habe ich wirklich auch Luftnot und auch Herzrasen. Okay, deswegen haben Sie schon Ihrem Hausarzt Nein, besuchen? nein. Nein, gar nicht. Okay. Okay, als Vorerkrankungen haben Sie Bluthochdruck und Zuckerkrankheit. Cholesterin und haben Sie schon Sie haben schon gesagt, Vorhofflimmern Vorhofflimmern und Diabetes, ne? und Diabetes, ja, habe ich das notiert. Und würden Sie schon mal operiert, Herr Hoffmann? Nein. Ja, nicht. Haben Sie noch Allergien gegen etwas, Medikament oder sowas? Okay. Und Herr Hoffmann, rauchen Sie? Nein. Nein. Früher hatten Sie schon geraucht oder? Niemals. Okay, super, super gut zu hören, Herr Hoffmann. Und trinken Sie Alkohol? Ganz, ganz selten. Einmal im Jahr oder zweimal. Selten. Okay, bitte nehmen Sie nicht diese Frage persönlich. Haben Sie schon einmal Drogen konsumiert, oder? Nein, habe ich noch nie gemacht. Niemals. Super. Und Herr Hoffmann, leben Ihre Eltern noch? Meine Eltern leben noch, ja. Die sind beide sehr alt. Beide. Gibt es irgendwelche chronische Erkrankung? Ja, beide haben Zucker, beide haben Bluthochdruck. Ja. Ja. Ansonsten haben sie nichts Wildes. Okay. Wie alt Ihr Vater? Die sind beide über 90 schon. Über 90. Oh, super. Okay. Beide Hypertonie und Zuckerkrankheit. Haben Sie Geschwister? Ich bin Einzelkind. Einzelkind. Sind Sie verheiratet? Ich bin geschieden. Geschieden. Haben Sie Kinder? Nein. Keine Kinder. Was machen Sie beruflich? Ich bin Bürokaufmann. Bürokaufmann. Richtig. Ja, okay. Ich habe das notiert und Herr Hoffmann, möchten Sie noch etwas hinzufügen? Nein, ich würde gerne, dass man mal guckt, ob mein Herz gut funktioniert. Ich habe Angst, dass mein Herz nicht gut funktioniert. Wir werden alle Möglichkeiten untersuchen, Herr Hoffmann. Sie haben schon seit circa einem Jahr, Bitte? Sie haben schon circa einem Jahr nicht kontrolliert. Genau, richtig, ja. Deswegen sollen wir alle Befunde, alle Untersuchungen durchführen. Ich habe denn einen Verdacht auf deswegen einen Gerinnung im Lungen und auch Was vom bedeutet das? ja wegen Ihre Vorfilme entstehen viele Gerinnungen. Und dann, Aber ich nehme doch einen Blutverdünner. aber haben wir keine Kontrollbefunde. Wie meinen Sie das? Wann war letzte INR-Kontrolle beim Kardiologen? Das braucht man nicht bei diesem Medikament. Ja, aber haben Sie Akte dabei, oder? Ich habe Apixaban, ja. Okay, Apixaban. Okay. Nur Apixaban. Ja. Ja. Ich werde zunächst Ihre körperliche untersuchen, dann etwas Blut abnehmen, dann ein EKG schreiben und im Labor Blutbild und Nierenwerte, Leberwerte und Herzenzyme kontrollieren lassen. Und dann würde ich gerne eine kardiologische Konsult veranlassen. Kann das Und auch was von der Lunge sein, weil ich so Luftnot habe? können wir für Sie in der Notaufnahme eine Behandlung geben. Wie bitte? In der Notaufnahme werde ich für Sie eine Behandlung verabreichen. Sauerstoff und noch etwas. Okay. Und haben Sie noch Fragen an mich? Nein, ich warte jetzt hier auf Sie, oder? Oder möchten Sie noch was sagen? Darf ich? Herr Hoffmann, ist Ihnen geschwollenes Bein aufgefallen? Ja, etwas in den Beinen, leichte Ödeme habe ich, ja. Bis Knie oder bis Knöchel? Nicht ganz bis zum Knie, so Fußknöchel. Fuß, danke. Fußknöchel. Herr Hoffmann, haben Sie Hausstaub bemerkt? Ich habe das selber nicht bemerkt, nein. Ich habe nicht darauf geachtet. Okay. Und sehen Sie blass aus? Nein. Haben Sie in letzter Zeit Grippe oder Erkältung gehabt? Nein. Okay, danke. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen, besonders am Nacht? Nein. Sagen Sie mir bitte in letzter Zeit oder hatten Sie eine Herzinfarkt? Nein, Gott sei Dank nicht. Nein. Hm, super. Ich habe nur das Vorhofflimmern. Wie viele Mal gehen Sie zum Wasserlassen am Nachts? Einmal nicht, einmal in Nacht. Einmal, danke. Ist Ihnen übel? Haben Sie erbrochen? Nein. Ist Ihnen schwindelig? Ja, wenn ich Luftnot habe, wenn ich 2 Etagen gelaufen, dann habe ich auch Schwindel, ja. Außerdem haben Sie keine Asthma-Bronchiale, Was habe ich nicht? Asthma-Bronchiale. Was ist das? Ah, das ist eine allergische, irreversibel oder allergische Atemerkrankung. Ich habe keine Allergien. Ja, ich weiß. Okay, danke schön. Okay, dann starten wir, Herr Öst, Okay. Arzt spricht. Hallo, guten Tag, Herr Obers. Ich habe eine neue Patientin aufgenommen. Wenn Sie Zeit haben, ich möchte Ihnen vorstellen. Bitte. Michael Hoffmann, 58 Jahre alt. Geboren am 14.09.1967, 1,80 Meter groß und 82 Kilo. Es geht um Michael Hoffmann, stellt sich heute bei uns circa 3 Wochen bestehende progrediente Luftnot und müde vor. Müdigkeit. Müdigkeit, ja, Müdigkeit. Und nach laut Angaben der Patienten sind die Beschwerden vor 3 Wochen, besonders Luftnot, plötzlich aufgetreten. Sie berichtet über gleichzeitig aufgetretene Herzrasen auch. Entschuldigung, bitte. Begleitend luftnotbedingte Schlafstörung und ja, letzte war Tensionkontrolle war normal. Blutdruck. Ja, Tension Arterie. Tension? Weiß ich nicht. Was Ja. bedeutet Tension? Ja. Blutdruck. Blutdruck Tension. Kontrolle. Blutdruck. Ja, Blutdruck war normal. Und bei der vegetativen Anamnese ist unauffällig bis auf eine luftnotbedingte Schlafstörung. Bei der Vorerkrankung Anamnese Erwähnte Sie Hypertonie, Cholesterinämie, Vorhof-Vliemann und Diabetes mellitus. Voroperasyon anamnezi ist unauffällig. Allergie anamnese würde verneint. Bei der Medikamentanamnese ergaben sie eine Ramipril 5 Milligramm einmal morgen, Apixaban morgen und abend, Bisoprolol einmal morgen, Metformin 1000 Milligramm morgen und abends und sowie Atorvastatin 20 Milligramm abend einmal. Noxen-Anamnese wurde verneint, nicht auffällig. Sehr selten Alkoholkonsum wurde bejaht. Drogenkonsum wurde verneint. Die Familienanamnese ergab Mutter und Vater, beide sind über 90, arterielle Hypertonie und Diabetes mellitus bei Ihnen bekannt. Sie sind geschieden, kein Kinder, sie ist Die Bürokauffrau. Eltern? Wer ist geschieden? Er. Er, so okay. Ja, er ist, ja, Habe es nie verstanden, deswegen. Entschuldigung, er ist geschieden, hat keine Kinder und er ist Bürokaufmann. Aufgrund der Anamnese habe ich denn einen Verdacht auf pulmonäre Embolie. Eine was? Pulmonar-Embolie, okay. Pulmonäre Embolie. Aus meiner Sicht neue aufgetretene seit 2 Wochen plötzlich aufgetretene Luftnot, Müdigkeit und Plötzlich aufgetreten Herzversagen. oder progredierend? Wie bitte? Plötzlich aufgetreten oder progredierende Luftnot? Ja, progrediente, bestehende und progrediente Luftnot. Ich bin dafür. Differenziell diagnostisch kommen Herzinsuffizienz und akut koronarsyndrom in Betracht. Warum sagen oder warum denken Sie an die Lungenembolie statt an eine Herzinsuffizienz? Hat der Patient Unterschenkelödeme? Leider habe ich nicht gefragt. Okay, das ist wichtig, das müssen Sie fragen, Ja. wer Unterschenkelödeme hat, ne? Ja, Unterschenkelödem ist sehr wichtig, sehr Und beliebt. der Patient nimmt ja Blutverdünner ein. Ja, die Patientin nimmt regelmäßig Apixaban. Ist dann eine Lungenembolie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich? Ja, normalerweise kann sein, aber ja. Selten, sehr Ja, selten. selten. Aber was ist wahrscheinlicher? Was ist wahrscheinlich? Über was meinen Sie? Können Sie Sie? haben ja eine, Sie haben Herzinsuffizienz gesagt. Ja. Was spricht hier für eine Herzinsuffizienz und was spricht Ja. hier für eine Lungenembolie? Ja. Ich habe das Luftnot gedacht wegen Vorhofflimmern. Und unter Kontrolle Patient. Seit einem Jahr hatte er keine Kontrolle. Und deswegen würde ich gerne Routineuntersuchung kontrollieren. Was kontrollieren? Zum Beispiel EKG und Richtig. INR und Herzenzyme. INR brauchen Sie nicht kontrollieren. INR, ja, Braucht man denn? Bei normalerweise. Apixaban braucht man das nicht. Ja, Brauchen Sie aber nicht. als Aber Routine. was Sie kontrollieren können, die Herzfrequenz. Vielleicht, er hat ja ein Vorhofflimmern, ne? Vielleicht hat er eine Tachyarrhythmie. Ja, kann Und das sein. kann vielleicht eine Herzinsuffizienz begünstigen. Ja, natürlich. Ja, Oder? gut, ja. Mit Belastungsdyspnoe, mit Oberschenkelödemen, mit Belastungsdyspnoe, nächtlicher Luftnot, sodass er mit erhöhtem Kissen schlafen muss. zwei Kissen benutzen, ja. Spricht das eher für eine Lungenembolie oder für eine Herzinsuffizienz? Das entspricht einer Herzinfusion, ja, sehr gut. Genau. Wollen wir Ich sehen. würde auf jeden Fall eine Herzinsuffizienz hier therapieren, tatsächlich. Weil die Symptome sprechen eher dafür, statt für eine Lungenembolie. Ja? Ja, ich dachte, eine pulmonale Embolie ist eine Notfallbeschwerde. Verdacht, Richtig. Und Notverdacht. nicht seit 3 Wochen. Ja. Ne? Sie haben mich ja nicht 3 Wochen Er hat die Beschwerden seit 3 Wochen, ne? zum Beispiel, wenn Progradient. seit gestern Abend Wie therapiert man oder gelesen. was macht man denn diagnostisch für eine Untersuchung bei Herzinsuffizienz? Ja, ich werde gerne einen EKG schreiben, also Ja. Ja. Laboruntersuchung und Ja. Was machen Sie eine noch? Was bestimmen Sie im Blut für einen besonderen Parameter bei Echokardiographie. Herzinsuffizienz? Im Blut? Ja. Ja, im Blut. Laborkontrolle, was kontrollieren Sie? Ja, Leber Bei und Birnenwerte, Herzinsuffizienz. ja, könnte zum Beispiel Kreatin hoch sein. Ja, aber ein Parameter, Ja. einen besonderen Parameter bei Herzinsuffizienz. Wie heißt dieser Parameter? Bei der Herzinsuffizienz, ja, akute Enzyme. HoBNP, schon mal gehört? BNP. BMP. HoBNP. OBMP, können Sie mir bitte erklären? OBMP. Das ist das Brain Natriuretic Peptide. Das wird in dem. Kennen Sie? Ja. Sie lachen. Ja, deswegen entstehen einen Nicktyri. Bitte? Ja, Natriuretic Peptid. Nicht Entsteht nach. einen Genau, ja. bestehende Nicktyri. Brain Natriuretic Genau, Peptid. das müssen Sie noch mal nachlesen einmal, aber kennen Sie wahrscheinlich auch. Ne? Wenn Sie den Verdacht auf eine Herzinsuffizienz haben, sollten Sie diesen Parameter bestimmen. Ja, okay, vielen Dank für die Okay, Sie haben Information. gesagt, ich mache Laborkontrolle, ich mache ein EKG, ein Herzultraschall. Was machen Sie noch? Ja, anschließend würde ich gerne einen kardiologischen Ja, Konsil was machen Sie noch in der Notaufnahme? anfordern. Bei der Notaufnahme ja, Vitalparameter überwachen Ja, das ist sowieso, das wichtig machen Sie zum Beispiel. sowieso. Was noch? Ein Sauerstoff Röntgen. Ein und Röntgen. eine Röntgen-Thorax. Richtig. Warum machen wir das? Warum? Da man kann eine Kardiomegalie überprüfen, Was noch? ja. Und Lungengewebe beurteilen. Ja, nicht so Und, gut. ja, Was kann man aber sehen in der Lunge eventuell? und bei der Herzinsuffizienz spezifisch, Ja, oder? genau. Was sieht Ja. man dann meistens in der Lunge? Kardiomegalie und Dach oder Man sieht Wasser in der Lunge, Gesäßsäule. vielleicht Wasser. Pleuraerguss, Lungenödem. Pleural, Denn, ja, Pleural Ödem, genau, das ist wichtig. Okay, der Patient hat Luftnot, der Patient hat ein Unterschenkelödeme oder Knöchelödeme, der Patient hat eine Tachyarrhythmie. Wie läuft die Therapie ab dieses Patienten mit Herzinsuffizienz? Was für eine Therapie leiten Sie ein? Die Therapie am Anfang bei der Notfall, Antiödem-Therapie, Bitte was? Antiödem. Antiödem-Therapie. Wie nennt man das in medizinisch? Nicht Antiödemtherapie, sondern diuretische Therapie. Diuretisch. Diuretische Therapie und Mit welchem Medikament machen wir das? Wie soll ich sagen, ich weiß es nicht, aber inotropik und Nein, homotropik. mit Diuretika. Purosemid, Diuretika. Purosemid, sowas in der Art, ne? Ja, als Diuretika meinen Sie, Genau. ja. Das ist diuretische Therapie. Und was Potent. macht er noch zur Frequenzkontrolle? Er hat ja eine Tachyarrhythmie wahrscheinlich. Er hat eine sogenannte dekompensierte Herzinsuffizienz. Was müssen Sie ihm noch geben an Medikamenten? Bei der Dekompens Herzinsuffizienz. Können Sie bitte mir Diuretika ja und hochdosiert Beta-Blocker. bitte blocken. Er hat ja schon einen Beta-Blocker Bisoprolol Ja, drin, wieso aber Problem? das ist noch nicht die Maximaldosierung. Sie müssen das erhöhen. Ja. Und wenn das nicht ausreicht, kann man noch zusätzlich zum Beispiel Digitales geben, Ja, Digitoxin zum digital. Beispiel, ne? Das Ja. kann man geben, ne? Ja, okay. Das kennen Sie, oder? Ja, natürlich, aber so lange haben wir gar nicht Okay, gesehen. gut. Normalerweise ich Und dann bin können Sie, wenn Sie den Patienten etwas therapiert haben, der mit der Herzfrequenz ein bisschen runtergekommen ist, ja, dann können Sie natürlich auch ein kardiologisches Konsil anfordern, wenn Sie den Patienten mit dem Verdacht auf Herzinsuffizienz aufgenommen haben. Ja, vielen Verstanden? Dank. Ja, alles verstanden. Ich hoffe. Haben Sie Fragen? Herr Eckwermes, haben Sie Fragen? Vielen Dank. Keine Frage. Muss Okay. einmal. Hat jemand anderes Fragen? Keine Fragen? Oder Please. gibt es Fragen? Alles verstanden? Darf Alles ich richtig gemacht? eine Frage stellen? Bitte. Die Beta-Blockieren reduziert das Preload oder Beta-Blocker morgens oder morgens und abends geben. Er hat Bisoprolol drin, Afterload? 10 Milligramm aufdosieren. Er hat schon 5 drin, nochmal auf Maximaldosierung machen. Okay, danke. Nichts mit Preload, Ist die Therapie ganz alle nur Diuretika und Beta-Blocker ist genug oder brauchen Sie? Afterload. Die theoretische Therapie ist mit Diuretika richtig, Ja. aber man muss natürlich den Beta-Blocker bei Tachyarrhythmie. Er hat ein bekanntes Vorhofflimmern. Ja, und die Tachyarrhythmie absoluta verursacht diese Herzinsuffizienz. Deswegen müssen Sie eine strikte Herzfrequenzkontrolle machen und diuretische Therapie, ne? Damit die Vorlast gesenkt ist. Ja? Bei der diuretischen Therapie besser ist Furosemid oder Furosemid, Torasemid, Diazid können Sie oder beides machen, ist kein Problem. Das ist wichtig. Und wenn Beta-Blocker nicht ausreicht, ne, dann muss man überlegen, ob man noch zum Beispiel Digitales dazu gibt, beispielsweise. Ne? Aber was Sie nicht gefragt haben, war, keiner von Ihnen, ob der Patient schon mal eine Kardioversion bekommen hat. Er hat ja ein Vorflimmern, er ist ja ein recht junger Patient. Ne? Hat keiner von Ihnen gefragt, sollte man den Patienten fragen, ob schon mal eine Herzkatheteruntersuchung gemacht worden ist und ob schon mal eine sogenannte Kardioversion gemacht ist. Und eine Ja. noch wichtige Frage ist, warum bisher noch keine Pulmonalablation gemacht worden ist. Ja, das müssen Sie den Patienten auch fragen heutzutage. weil das eigentlich standardmäßig die Therapie ist. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann macht man eine DORT-Therapie, also eine Antikoagulationstherapie bis ans Ende des Lebens. Eine lebenslange DORT-Therapie. Ne? Okay, vielen Dank für die Information. Haben wir Kardiologen unter uns, der das besser weiß als ich? Irgendwelche kardiologischen Kollegen hier? Okay. Darf ich eine Frage? Bitte. Wann kann man Pacemaker Herzschrittmacher durchführen? Solche Patient? Ja, wenn der Patient eine sehr starke Herzinsuffizienz hat oder eine Bradyarrhythmie entwickelt zum Beispiel. Aber das muss man den Kardiologen fragen. Das kann ich nicht beurteilen. Keine Hausarztaufgabe, Der Hausarzt richtig? macht das nicht, nein. Okay, vielen Das machen Dank. die Kardiologen. Ja? Ja, danke.